Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, der abendfüllenden Denkshow. Heute ein Thema, das mir schon seit Jahren unter den Nägeln brennt. Viele Jahre habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Es ist soweit. Eine Herzensangelegenheit quasi. Wir werden heute grundsätzlich Dogma, Skepsis, Kritik. Vom Fortschritt im Denken. Wie geschmeidig und wie verbindlich, wie biegsam und wie hart muss das Denken eigentlich sein? Welchen Zweck verfolgt es überhaupt? Und legt es sich selbst Rechenschaft ab? Gibt es eine Logik der Kritik? Und wenn nein, warum nicht? Es geht also um Erkenntnis, um Wissenschaft, um Inhalte, um Streit, um Philosophie. Eine Übung in intellektueller Redlichkeit. Mit Reflexionen über Wahrheit und Irrtum eröffnet Oliver Schott den erkenntnistheoretischen Reigen mit einem Essay von 2020. Danach übt sich Thomas Maul, dem Name-Dropping nicht abgeneigt, an einer philosophiegeschichtlichen Einordnung negativer Dialektik. In einer Buchvorstellung von 2014. Und zum Schluss destilliert Philipp Lehnhardt Thesen zur Kritik der formalen Logik von 2007. Mit manchen Leuten kann man einfach nicht diskutieren. Genauer gesagt, mit einigen wenigen Leuten kann man so gut wie gar nicht diskutieren. Doch bei den meisten Menschen stößt man in bestimmten Bereichen an Grenzen dessen, was sich mit ihnen einigermaßen offen und vernünftig diskutieren lässt. Egal ob in Debatten über politische, wissenschaftliche oder religiöse Fragen oder in einem Beziehungsstreit. Man kennt die unerquicklichen Auseinandersetzungen, die entstehen, wenn jemand sich unwillig oder unfähig zeigt. Man weiß oft nicht recht, ob mehr das eine oder das andere, der Gegenseite noch zuzuhören und ihre Argumente ernsthaft in Betracht zu ziehen. In einfacheren Fällen mag die fragliche Person in einer anderen Situation, mit kühlerem Kopf oder auch mit anderen Gesprächspartnern, bereit sein, ihre Position zu hinterfragen. Oft aber liegt es an der zur Debatte stehenden Position selbst. Diese wird dann unter so gut wie allen Umständen verteidigt, und selbst wenn jemand sich nach langer, mühsamer Diskussion Zugeständnisse abringen lässt, scheint die fragliche Person beim nächsten Mal, wenn dasselbe Thema aufkommt, davon nichts mehr zu wissen und vertritt ihre ursprüngliche Position wieder so hartnäckig wie zuvor. Ein solches Verhalten kann man als Dogmatismus bezeichnen. Als Gegenbegriff hierzu dient traditionell die Kritik. Kritisch denken heißt, zumindest im Idealfall, kein Dogma zu akzeptieren. Und wo man sich dogmatisch verhält, verschließt man sich kritischem Denken. Das Problem ist nur, dogmatisch sind immer nur die anderen. Es liegt in der Natur der Sache, dass man sein eigenes dogmatisches Verhalten nicht als solches erkennt. So manche Diskussion endet damit, dass jede Seite der anderen Dogmatismus vorwirft. Sehr überspitzt gesagt besteht die Schwierigkeit also darin, dass man nur die eigenen Fehler korrigieren, aber nur die der anderen erkennen kann. Kritisches Denken ist, so gesehen, die Kunst, sich gegen die Versuchungen des Dogmatismus zu wappnen. Wie aber geht das? Wie funktioniert kritisches Denken und wodurch unterscheidet es sich von Dogmatismus? Man stelle sich einen Dogmatiker vor, jemanden, der unerschütterlich eine Meinung vertritt, ohne noch für Gegenargumente empfänglich zu sein. Worin muss mein Denken sich von seinem unterscheiden, damit ich dem Vorwurf des Dogmatismus entgehe, dem er verfällt? Wenn ich mit einem solchen Dogmatiker streite, mag ich es für offensichtlich halten, dass ich recht habe, dass ich die Argumente auf meiner Seite habe. Aber das denkt der Dogmatiker von sich ja auch. Man kann eine Meinung nicht vertreten, weil sie richtig ist. Trivialerweise hält jeder die eigene Meinung für richtig. Das bedeutet es eben, eine Meinung zu haben. Die Richtigkeit einer Meinung ist vielmehr, was zu begründen bleibt. Die Frage ist, warum man glaubt, dass die Meinung richtig sei, während sich doch stets Leute finden lassen, die eben diese Meinung für falsch halten. Meinungsbildung ist ein fehlbarer, irrtumsanfälliger Prozess. Noch so überzeugt von etwas zu sein, schließt nicht aus, Unrecht zu haben. Das gilt offensichtlich für andere, also muss ich davon ausgehen, dass es wohl auch für mich gilt. Selbst wenn ich mich auf Anhieb nicht erinnern könnte, mich jemals geirrt zu haben, was allerdings ein sehr schlechtes Zeichen wäre. Es braucht also Gründe, Argumente. Das heißt im Umkehrschluss, es kann kein Kriterium für die Qualität eines Arguments sein, dass es die vermeintlich richtige oder falsche Meinung stützt. Natürlich gibt es Fälle, in denen man sich hinreichend sicher sein kann, dass eine Meinung falsch ist. Behauptet jemand, die Erde sei eine Scheibe, kann man äußerst zuversichtlich sein, dass die Argumente, auf die die fragliche Person ihre Meinung stützt, nicht triftig sind. Diese Zuversicht rechtfertigt sich aber einzig durch die extreme Stärke der Argumente für die Gegenposition, was beinhaltet, dass sich Argumente für eine flache Erde widerlegen lassen und, was auf dasselbe hinausläuft, dass es umgekehrt Argumente für eine kugelförmige Erde gibt, die sich nicht widerlegen lassen. Sollten revolutionäre neue Argumente auftauchen, die schlüssig für eine flache Erde sprechen und die These der kugelförmigen Erde widerlegen, dann, so der Anspruch kritischen Denkens, müsste man in der Tat die Meinung über die Form der Erde revidieren und nicht etwa die Regeln korrekten Argumentierens so anpassen, dass es beim gewünschten Ergebnis bleibt. Nur ist damit, dass ein solcher Fall eintritt, ebenso wenig zu rechnen, wie damit, dass die Sonne plötzlich im Norden aufgeht. Gleichwohl liegt es im Wesen einer Begründung, der Möglichkeit Rechnung zu tragen, dass die zu begründende Meinung auch falsch sein könnte. Es liegt auf der Hand, dass die eigentlichen Probleme damit erst anfangen. Erst recht, wenn man etwa an politische, religiöse, moralische Fragen denkt, die sich weniger leicht klären lassen. Da hier vergleichsweise solide empirische Befunde meist nicht weit tragen, verlagert sich das Problem schnell auf die Metaebene. Was zeichnet überhaupt ein korrektes, triftiges Argument aus? Was macht einen Grund besser oder stärker als einen anderen? Und wie lässt sich die relative Bedeutung von gegeneinander abzuwägenden Gesichtspunkten bemessen? All das lässt sich offenbar selbst wieder nicht anders als anhand von Argumenten beurteilen, deren Bewertungsgrundlage aber doch gerade zur Debatte steht. Dieses strukturelle Problem war stets ein wichtiger Ansatzpunkt der Gegenaufklärung, die der Partei der Vernunft gern vorwarf, ihre Sache in Wirklichkeit nur auf eine raffiniertere Form von Dogmatismus zu gründen, eben Dogmatismus in der Frage, was vernünftig, was kritisch, was das bessere Argument sei. Kann es also überhaupt so etwas geben wie objektive Kriterien für die Qualität von Argumenten? Oder äußert sich in diesen stets nur der Versuch, einem ideologischen Standpunkt Vorrang vor anderen zu verschaffen? Letzteres behaupten in der heutigen Debatte zum einen gewisse offen irrationalistische, etwa religiöse oder esoterische Positionen, sowie im politischen Bereich typischerweise bestimmte Formen des Konservatismus und Autoritarismus. Es gibt aber auch eine linke Variante dieses gegenaufklärerischen Ansatzes, die insbesondere gewisse Strömungen des poststrukturalistischen und dekonstruktivistischen Denkens prägt. Die Attraktivität solcher Ansätze ist durchaus verständlich. Schließlich soll es doch das Kennzeichen kritischen Denkens sein, jegliche Wahrheitsansprüche in Frage zu stellen. Ist es nicht die letzte Konsequenz, die radikalste Ausprägung solcher Kritik, Wahrheitsansprüche per se als unhaltbar, als verschleierte Machtansprüche zu demaskieren? Doch das hieße, den Gipfel der Kritik just darin zu erblicken, die Möglichkeit von Kritik selbst zum Mythos zu erklären. Denn wenn es keine Wahrheit, sondern nur Macht gibt, dann gibt es eben keine besseren und schlechteren Positionen, sondern nur mächtigere und weniger mächtige. Der vermeintlich kritische Anspruch, irgendwie gegen die Macht zu sein, kann dann nur noch darauf hinauslaufen, den jeweils unterlegenen, verfemten Positionen im Machtkampf gegen die Hegemonialen beizuspringen. Wenn es kein anderes, kein Jenseits der Macht gibt, bleibt das aber ein absurdes Unterfangen. Ist beispielsweise der gesellschaftliche Kampf gegen den Narzissmus erfolgreich, sind Nazi-Positionen irgendwann machtlos. Man wird es unter diesen Umständen hoffentlich nicht für kritisch halten, narzisstisches Denken gegen die hegemoniale antifaschistische Macht zu verteidigen. Positionen werden nicht dadurch gut oder verteidigenswert, dass sie machtlos, und nicht dadurch falsch oder bekämpfenswert, dass sie hegemonial sind. Sondern der Narzissmus ist aus bestimmten benennbaren Gründen eine schlechte, falsche Position, unabhängig davon, ob er gerade Macht hat oder nicht. Auf der faktischen Seite, weil er auf falschen Ansichten, beispielsweise über erbliche Unterschiede zwischen verschiedenen Menschengruppen, sowie über den historischen und politischen Einfluss, insbesondere des Judentums, beruht. Und auf der moralischen oder normativen Seite beispielsweise, weil er Gewalt und Unterdrückung nicht bekämpft, sondern befürwortet. Welche Gründe die entscheidenden sind und wie genau sie begrifflich zu fassen sind, darüber kann und muss man kontrovers diskutieren. Den Anspruch, eine bessere, besser begründete Position als die narzisstische zu vertreten, kann und darf man jedoch nicht aufgeben. Auch philosophische Ansätze, die leugnen, dass es so etwas wie Wahrheit oder Objektivität gibt, stützen sich natürlich auf Argumente. Doch Begriffe wie Wahrheit und Objektivität sollen ja gerade bezeichnen, was gute von schlechten Argumenten unterscheidet. Wenn es nicht objektiv wahr ist, dass die Argumente für eine Position besser sind als die für eine andere, dann gibt es eben gar keine besseren Argumente, sondern nur konkurrierende ideologische Machtansprüche, die die ihnen jeweils dienlichen Argumente und Scheinargumente nur durch definitorische Gewaltakte zu den Besseren erklären. Das ist eine Form des Relativismus. Welches Argument das Bessere ist, lasse sich nur relativ zu bestimmten ideologischen Vorannahmen bestimmen. Der Versuch, diese Vorannahmen zu begründen, müsse sich daher als zirkulär erweisen. Doch indem man diese Relativität erkennt und formuliert, begibt man sich auf eine Beschreibungsebene jenseits eben dieser Relativität. Die These besagt, die Wahrheit von Meinungen sei relativ, doch die Wahrheit, die diese Relativitätsthese selbst beansprucht, kann nicht wiederum als relativ verstanden werden. In derselben Weise beansprucht die Behauptung, es gebe keine Objektivität, für sich selbst eben die Objektivität, deren Möglichkeit sie leugnet. Den Schlüssel zur Auflösung des Paradoxons liefert die Einsicht, dass der Begriff des besseren Arguments und mit ihm zusammenhängende Begriffe wie Wahrheit, Objektivität, Vernunft als Werkzeuge des kritischen, antidogmatischen Denkens zur Debatte stehen und daher gerade nicht in ihrer dogmatischen, sondern in ihrer kritischen Verwendung zu nehmen sind. Will heißen, der Begriff der Wahrheit dient, recht verstanden, nicht dazu, irgendetwas dogmatisch zur Wahrheit zu erklären. Zur Partei der Wahrheit im kritischen Sinne gehören nicht jene, die meinen, die Wahrheit gepachtet zu haben, nicht jene, die Wahrheit rufen, um Einwände abzuschmettern und Zweifel für illegitim zu erklären, sondern umgekehrt ist Wahrheit das Banner derjenigen, die das unhintergehbare Recht einfordern, jede Behauptung zu hinterfragen und in Zweifel zu ziehen. Der Begriff der Wahrheit ermöglicht es gerade zu unterscheiden zwischen dem, was man für wahr hält, und dem, was wahr ist. Zu den Begriffen, die er ermöglicht und vorbereitet, gehört der des Wissens, aber mehr noch der des Irrtums. Der Unfehlbarkeit, aber mehr noch der Fehlbarkeit. Denn wer behauptet, etwas sei wahr, setzt sich der Frage aus, ob das denn stimme. Wahrheit lässt sich nicht behaupten, ohne sich bestreiten zu lassen. Eliminiert man den Begriff der Wahrheit, verschwindet mit ihm der Unwahrheit. Dogmatisch kann man sein, ohne von Wahrheit zu reden. Wie aber lässt sich ohne einen Begriff von Wahrheit noch der Gedanke fassen, dass man sich irren könnte? Unter anderem im Feminismus und im Postkolonialismus spielt die Kritik an Objektivitätsansprüchen eine große Rolle. Doch zu kritisieren, dass eine bestimmte Sichtweise, eine Interpretation, eine Bewertung zwar Objektivität beansprucht, damit aber beispielsweise Eurozentrismus oder Androzentrismus verschleiert, setzt den Begriff der Objektivität gerade voraus. Dieser liefert den Maßstab, an dem die Kritik ihren Gegenstand misst und für ungenügend befindet. Man braucht den Begriff der Objektivität nicht, um einen Standpunkt zu verabsolutieren, sondern um argumentieren zu können, dass eine solche Verabsolutierung falsch ist, weil sie für den fraglichen Standpunkt ein Maß an Objektivität beansprucht, das ihm nicht zukommt. Allgemein dienen dem kritischen Denken Begriffe wie Wahrheit, Objektivität und Vernunft nicht dazu, bestimmte Argumente als unanfechtbar auszuweisen, das wäre ja geradezu dogmatisch, sondern umgekehrt dazu, Lehren aus dem Scheitern all der Argumente zu ziehen, die im Lauf der Geschichte widerlegt worden sind. Vernunft ist kein Patentrezept für Unfehlbarkeit, sondern umgekehrt die Fähigkeit, aus Irrtümern zu lernen, die Reflexion der eigenen Fehlbarkeit. Die vernünftige Position ist nicht eine, deren Wahrheit in Stein gemeißelt ist, sondern jene, die Kritik am besten übersteht. In der Praxis sind das die Positionen, die überhaupt erst in Reaktion auf und in Auseinandersetzung mit Kritik entwickelt werden. Und die angemessen nur vertritt, wer sie prinzipiell als weiterhin kritisierbare, potenziell revisionsbedürftige und widerlegbare behandelt. Gerade in politischen Debatten ist es auch deshalb schwierig, dem Geist der Kritik die Treue zu halten, weil vieles, was als Kritik daherkommt, in Wirklichkeit keine ist. Bekanntlich verhalten sich Menschen auch in den gepflegtesten Diskussionen nicht so vernünftig, wie sie es sich selbst gerne weismachen und wie der humanistische Optimismus die Hoffnung auf den Erfolg von Aufklärung es gerne hätte. In öffentlichen wie auch privaten Debatten stößt man auf echte, tiefe Widersprüche zwischen den Erfordernissen des kritischen Denkens und denen des Lebens in einer Gesellschaft, die sich nicht zuletzt in diesen Widersprüchen als irrational erweist. aus der jüngeren Geschichte und der Gegenwart lässt sich ohne große Mühe lernen, dass Fanatiker jeder Art, das notorisch Irrlichternde, Antisemiten, Rassisten, Nationalisten, Sexisten und andere, ja, dass vermutlich schlicht die meisten Menschen in wichtigen Bereichen nicht deshalb ihrer verworrenen Meinung sind, weil sie bedauerlicherweise nicht gut genug informiert oder noch keinen besseren Argumenten begegnet sind. Vielmehr haben die Einzelnen starke Anreize und oft sogar handfeste Gründe, unvernünftigen Positionen anzuhängen. Wenn solche Positionen regelmäßig gegen bessere Gegenargumente bestehen, so zeigt dies in erster Näherung, dass die Meinungsbildung realer Menschen weniger von rationalen als von sozialpsychologischen Faktoren bestimmt ist. Platt gesagt, die Leute glauben, was sie glauben wollen. Das meiste, was als Kritik, als Argument vorgebracht wird, ist selbst Ideologie, Ressentiment, Rationalisierung und muss entsprechend behandelt werden. Es ist also notwendig zu unterscheiden zwischen Kritik, mit der man sich ernsthaft auseinandersetzen muss, und dem ganz normalen Wahnsinn, den man sich vom Leib oder vielmehr vom Geist halten muss, wenn man daran nicht selbst irre werden will. Das ist ein Dilemma, das sich nicht auflösen, sondern nur in einem Balanceakt aushalten lässt. Einerseits erfordert kritisches Denken eine grundsätzliche Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Einwänden, eine Bereitschaft, die eigene Position immer wieder herausfordern zu lassen, die eigene Fehlbarkeit und Irrtumsanfälligkeit zu berücksichtigen und die Argumente Andersdenkender ernst zu nehmen. Wer auf dieser Seite versagt, verfällt dem Dogmatismus, der Kritikabwehr, der Borniertheit. Andererseits aber stellen Dogmatismus, Kritikabwehr und Borniertheit den Normalfall in einer irrationalen Gesellschaft dar, deren Charaktermasken man eben nicht als rationale Kritiker missverstehen darf, mit denen ein gedeihlicher, herrschaftsfreier Diskurs möglich wäre. Um unter diesen Umständen der Kritik die Treue zu halten, muss man es fertigbringen, sich im Zweifelsfall stärker von der ersten Gefahr bedroht zu fühlen, ohne dabei der zweiten zu verfallen. Das sagst du, weil es im Augenblick das Einfachste ist, was man sagen kann, nicht weil es der Wahrheit entspricht. Jegliche Bemühungen der Kritik müssen zwangsläufig prekär und angreifbar bleiben. Doch lässt sich insbesondere ex negativo aus dem Studium der Fehler des Dogmatismus und des vielmaligen Scheiterns von Kritik so etwas wie ein Leitfaden des kritischen Denkens formulieren, an dem man sich orientieren kann. Nicht um sich zu versichern, dass man alles richtig macht und nun aber wirklich und garantiert Recht hat, sondern gerade umgekehrt, um das Wissen um die eigene Fehlbarkeit wachzuhalten und aus deren Reflexion methodische Konsequenzen zu ziehen. Zu den allgemein formulierten Bestandteilen eines solchen Leitfadens lassen sich etwa Gedanken wie die folgenden zählen. Erstens: Niemand ist unfehlbar, niemand ist objektiv, wir sind alle voreingenommen für unsere jeweiligen Positionen. Das heißt auch, jemandem zu widersprechen, jemandem einen Irrtum vorzuwerfen, ist für sich genommen nicht ehrenrührig. Kritik ist kein Angriff, kein feindseliger Akt und erst recht keine Waffe, mit der man einen Gegner bekämpft. Das ist selbstredend weniger jenen, die man kritisiert, an den Kopf zu werfen, denn als Grundsatz der Selbstkritik zu verinnerlichen. Mich angegriffen zu fühlen ist, selbst wenn es berechtigt ist, immer auch ein Akt der Kritikabwehr. Und der in diesem Gefühl enthaltene Vorwurf ist selbst ein impliziter Gegenangriff, der nicht weniger der Rechtfertigung bedarf als der ursprüngliche vermeintliche Angriff, gegen den das Gefühl sich richtet. Man kann diesen Grundsatz noch weiter zuspitzen. Zweitens: Kritisch denken heißt, Kritik wertzuschätzen, auch und gerade Kritik an sich selbst und den eigenen Positionen. Jede Position ist nur so stark wie die Argumente, die sie stützen. Und das heißt letztlich, sie ist so stark wie die Kritik an anderen, inzwischen verworfenen oder modifizierten Positionen, als deren Resultat sie formuliert wurde. Eine Position kritisch denkend zu vertreten, heißt, den Anspruch zu erheben, dass diese Position gegen Kritik bestehen kann. Deshalb ist Kritik nicht nur zuzulassen, sondern als unerlässliches Korrektiv, als Gelegenheit, dazuzulernen und als einzige Versicherung gegen den eigenen Rückfall in Dogmatismus einzuladen und zu begrüßen. Natürlich ist es eine Herausforderung, die damit gelegentlich einhergehenden narzisstischen Kränkungen zu verwinden, und niemand sollte sich vormachen, über derlei Eitelkeiten erhaben zu sein. Drittens. Es gibt kein Patentrezept, dem folgend man sicher sein könnte, keine Fehler und Irrtümer zu begehen. Kritisches Denken ist in erster und letzter Instanz Denken im Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit. Das beinhaltet insbesondere auch eine ständige Auseinandersetzung mit den Grenzen des eigenen Wissens und Verstehens. Man könnte das sokratische »Ich weiß, dass ich nichts weiß« als Klischee belächeln angesichts der unglaublichen Vermehrung des Menschheitswissens in den vergangenen Jahrtausenden. Doch die Entwicklung der menschlichen Ignoranz hat ganz offenkundig problemlos Schritt gehalten. Viertens. Jede Weltanschauung, jede politische Position, jede moralische Grundhaltung ist für Dogmatismus anfällig. Da wir zwangsläufig für unsere eigene Position voreingenommen sind, ist unsere Wahrnehmung von Mängeln selektiv. Wir neigen dazu, Fehler und Schwächen bei Andersdenkenden öfter festzustellen, als es berechtigt ist, und seltener als nötig bei denen, mit denen wir uns identifizieren und die wir zum eigenen Lager zählen. Daher sollte man Vorwürfe wie den des Dogmatismus, der Unaufrichtigkeit, der Borniertheit, der Arroganz etc. nicht zu leichtfertig gegen andere richten und, wenn sie gegen einen selbst oder Vertreter der eigenen Meinung gerichtet werden, nicht zu bereitwillig beiseite wischen. Argumente der Gegenseite als dogmatisch zu disqualifizieren, ist der erste Schritt in den Dogmatismus. Fortgeschrittene Stadien dieser Entwicklung verraten sich oft in haltlosen Vorwürfen an die Gegenseite, deren man sich im selben Atemzug selbst schuldig macht. Böswillig zu interpretieren, eine Karikatur der Gegenseite zu zeichnen, auf persönliche Angriffe zurückzugreifen, undifferenziert und dogmatisch zu argumentieren, Kritik abzuwehren, derlei Vorwürfe, so berechtigt und notwendig sie sind, eignen sich in fataler Weise zur parteilichen Anwendung. Auf sie ist nicht zu verzichten, aber man muss sich stets vor Augen führen, wie leicht man sich selbst dieser Fehler schuldig macht, auch und gerade indem man sie anderen ankreidet. Die methodische Schlussfolgerung daraus lautet, sich stets zu fragen, kann die Gegenseite mir dasselbe mit demselben Recht vorwerfen? Würde ich ein analoges Verhalten anders bewerten, wenn die Seiten vertauscht wären? Dabei kommt es keineswegs darauf an, ob die eigenen Vorwürfe berechtigt sind oder nicht. Dass die Gegenseite mir oder meiner Position Unrecht tut, berechtigt mich nicht, ihr meinerseits Unrecht zu tun, sondern umgekehrt. Der Gegenseite etwas vorzuwerfen, setzt den Anspruch an mich selbst voraus, mich solchen Unrechts zu enthalten. Fünftens. Wichtiger als die richtige Position zu vertreten, ist es, Positionen aus den richtigen Gründen zu vertreten. Wer aus den richtigen Gründen die falsche Position vertritt, kann den Irrtum korrigieren. Und weil schlechte Gründe nur zufällig für richtige Positionen sprechen, werden sie einen nicht dauerhaft an diese binden. Wer beispielsweise links ist, weil es in der Bezugsgruppe gerade cool ist und Distinktionsgewinn verspricht, wird nicht links bleiben, wenn sich das ändert. Man kann sich zwar einmal in guter Gesellschaft von besseren Gründen überzeugen lassen, doch dann kommt es eben auf dieses Dazulernen an und darauf, aus den neuen, besseren Gründen Konsequenzen zu ziehen und diese nicht nur im Munde zu führen. Gerade in der politischen Debatte geraten die Grundlagen der Kritik leicht aus dem Blick. Es ist schön und gut, gegen den Kapitalismus, das Patriarchat, den Rassismus etc. zu sein. Die Frage ist jedoch, warum, im Namen welcher Werte oder Prinzipien lehnt man das alles ab? Nur wer das Gewicht auf das Warum anstelle des Was legt, kann die Bereitschaft zur Fehlerkorrektur kultivieren. Der Dogmatismus dagegen kapriziert sich auf das Was. Als guter Grund erscheint ihm, was das gewünschte Ergebnis zeitigt. Daher können dogmatisch denkende Menschen mitunter erstaunlich widersprüchliche Positionen vertreten. Manche von ihnen werfen in einem Satz der Gegenseite einen Fehler vor, nur um im nächsten Satz in der offensichtlichsten Weise den gleichen Fehler zu begehen, weil sie als falsch eben nur betrachten, was der Gegenseite nützt, und allzu bereitwillig jedes Argument als untadelig akzeptieren, wenn nur die Tendenz stimmt. Sechstens. Gute Gründe gibt es nur für gute Positionen. Doch jede Position lässt sich aus schlechten Gründen vertreten. Dass es schlechte Argumente für eine Position gibt, heißt nicht, dass die Position falsch ist. Ganz gleich, welche Position man vertritt. Man wird niemals lange suchen müssen, um andere zu finden, die dieselbe Position aus schlechten Gründen vertreten. Mit einer Meinung ist man immer in schlechter Gesellschaft. Wer schlechte Argumente für eine Position widerlegt, hat noch längst nicht die Position selbst widerlegt und sie vielleicht nicht einmal angegriffen. Deshalb muss man stets nach den stärksten Argumenten der Gegenseite Ausschau halten und nach den schwächsten Argumenten, den möglichen blinden Flecken und Voreingenommenheiten der eigenen Position. Jede Äußerung lässt sich böswillig interpretieren, jede Position lässt sich zur Karikatur entstellen. Dogmatisches Denken versucht, die eigenen Standpunkte zu verteidigen und die der Gegenseite zu widerlegen. So lässt sich auch eine schlechte Position vertreten. Kritisches Denken versucht, die Argumente der Gegenseite zu verteidigen und die eigenen zu widerlegen. Die Positionen, die dann übrig bleiben, taugen etwas. Siebtens. Um eine Position kritisieren zu können, muss man zunächst in der Lage sein, sie korrekt wiederzugeben. Als Kriterium der Korrektheit kann hier sinnvollerweise nur die mindestens potenzielle Zustimmung derer dienen, die die fragliche Position vertreten. Gerade hieran scheitern viele schlechtere Kritikversuche. Da die meisten Menschen kontroverse Themen vorwiegend mit zumindest annähernd Gleichgesinnten diskutieren, verselbstständigt sich das Bild der Gegenseite leicht zu einer Karikatur, in der die Gemeinden sich kaum noch wiedererkennen. Zahllose kritisch daherkommende Äußerungen und Texte dienen gar nicht der Kritik der Gegenposition, sondern der Abgrenzung von ihr. Ihr bewusstes oder unbewusstes Ziel ist es nicht, irgendwen zu überzeugen, es geht vielmehr darum, die Zugehörigkeit zum eigenen Lager zu demonstrieren und Beifall von Gleichgesinnten zu ernten. Oft verbindet sich hiermit eine irregeleitete Vorstellung, der zufolge sich radikale Kritik dadurch auszeichnet, die Gegenseite möglichst krass zu schmähen. Derlei jedoch ist weder kritisch noch radikal, im Gegenteil, es ist nur Selbsterhöhung auf Kosten anderer, Selbstgerechtigkeit, Othering. Achtens. Auch wer in wichtigen Fragen Unrecht hat, kann in anderen Recht haben. Man hüte sich vor der Neigung, zu einem vermeintlichen Punkt eigener Stärke zurückzukehren, wenn man in der Auseinandersetzung mit Andersdenkenden ins Hintertreffen gerät. Auch wenn mein Gegenüber in bestimmten Bereichen Unsägliches vertritt, kann ich in anderen von ihm zu lernen haben. Und selbst in jenem Bereich, in dem die Gegenseite fundamental im Unrecht ist, kann sie in einigen Teilfragen Recht haben oder doch zumindest triftige Einwände gegen meine eigentlich überlegene Position formulieren, beispielsweise auf Aspekte hinweisen, die ich vernachlässige. Dass Argumente in den Dienst einer schlechten Sache gestellt werden, zeigt nicht, dass diese Argumente falsch sind. Dass die Gegenseite Unrecht hat, heißt nicht, dass ich Recht habe. Neuntens. Kritik anderer ist Hilfe zur Selbstkritik. Kritik an anderen ist der Übungsfall für Selbstkritik. Auch meine Position wird ihre Schwächen und blinden Flecken haben. Besonders gut darin, die Schwächen einer jeden Position zu erkennen, sind jeweils die klügsten ihrer Gegnerinnen und Gegner. Es wäre offenkundig Ausdruck unangemessener Parteilichkeit, sich selbst und die Seinen über Parteilichkeit erhaben und nur die anderen ihr Verfallen zu wähnen. Je mehr man solche Parteilichkeit bei anderen wahrnimmt, desto mehr muss man die Auseinandersetzung mit ihnen gleichsam nur als Training zur Selbstkritik betrachten. Hinter jeder Polemik lauert die Gefahr, auf andere zu projizieren, was man an sich selbst verdrängt. Die Neigung, an anderen die Dämonen auszutreiben, die in der eigenen Brust wüten. Hier erweist sich die gerade im Politischen so verführerische, weil oft so leicht zu rechtfertigende Hyperparteilichkeit als fatal. Manifestes Unrecht verlangt in der Tat nach Empörung und Anklage. Aber die schlimmsten Verbrechen der Menschheit an der Menschheit wurden mit pathologisch reinem Gewissen begangen, welches sich stets auch in besonders lauter Empörung über das Unrecht anderer äußert. Es geht nicht darum, den Menschenschindern mit Verständnis zu begegnen, sondern darum, sich in der Anklage fremden Unrechts stets mitgemeint zu fühlen, weil man derselben Fehler fähig ist wie jeder andere Mensch. Das methodische Gegenmittel besteht in der gezielten Kultivierung der Fähigkeit, die eigene Position wie eine Fremde zu kritisieren. Denn auch jene, die ich anklage, fühlen sich im Recht. Und die Tricks, mit denen sie das zuwege bringen, müssen mich interessieren, nicht um die anderen als noch verworfener zu entblößen, sondern weil sie mir zeigen können, was ich an mir selbst nicht wahrnehmen kann, aber dennoch aufspüren muss. Wie man Kritik abwehrt, sich selbst betrügt, sich etwas vormacht. Und schließlich zehntens. Es gibt keine besseren Menschen. Jeder hat das Bedürfnis nach moralischer Selbstrechtfertigung, nach Bestätigung des eigenen Selbstwertgefühls, danach auf der richtigen Seite zu stehen. Deshalb ist man versucht, illegitime Abkürzungen zur Befriedigung dieser Bedürfnisse zu wählen, indem man sich als Mitglied einer Gruppe besserer Menschen imaginiert oder sich mit einer solchen Gruppe identifiziert. Rechte tun dies typischerweise, indem sie eine Gruppe, der sie sich selbst zurechnen, als überlegen darstellen. Linke appellieren statt an die Herrlichkeit überlegener Macht meistens lieber an den Gerechtigkeitssinn, die Rechtschaffenheit der gegen das Imperium kämpfenden Rebellen und der um Emanzipation ringenden Unterdrückten. Aber die Unterdrückten, die Unterprivilegierten, die Opfer, die Erniedrigten und Elenden, die Minderheiten und Ausgestoßenen sind keine besseren Menschen. Sie können ebenso Unrecht haben wie andere. Und wenn sie weniger Unrecht tun als die Mächtigen und Privilegierten, dann meist weniger aus moralischer Überlegenheit, denn aus Mangel an Gelegenheit. So sehr man also um die Emanzipation und Erhebung dieser Gruppen kämpfen muss, so wenig darf man sie als über der Kritik stehend behandeln. Umgekehrt sollte klar sein, dass eine Gesellschaft, die Herren und Knechte, Unterdrückte und Unterdrücker, Ausbeuterinnen und Ausgebeutete kennt, Angehörige beider Gruppen als beschädigte, deformierte, korrumpierte Wesen zurücklässt. Wer nach einer besseren Welt streben will, muss für die Abschaffung von Unrecht kämpfen und nicht nur dafür, die Unterdrücker zu stürzen, um die Unterdrückten an ihre Stelle zu setzen. Aber wie es der Zufall will, ich verabscheue Geflügel. Ich weiß, das Huhn ist für uns. Für Sie habe ich Fisch zubereitet. Ich muss Sie bitten, mir nicht zu widersprechen. Insbesondere nicht vor anderen Dienstboten. Der Koch ist entlassen im nächsten Hafen, den wir anlaufen. Negative Dialektik ist älter als das gleichnamige Buch Adornos, der ihren Begriff für im Wesentlichen identisch mit demjenigen kritischer Theorie erklärt. Vielleicht, um exakt zu sein, mit dem einen Unterschied, dass kritische Theorie ja eben wirklich nur die Theorie bezeichnet, während negative Dialektik ebenso auch die Realität, die davon getroffen wird. Wie kritische Theorie ist daher auch negative Dialektik als Ganze ein einziges entfaltetes Existenzialurteil, dessen mit Anbeginn des Denkens gegebenen abstrakten Gehalt, nämlich das Leiden nicht sei, Marx, Horkheimer und Adorno in Reflexion auf den jeweiligen Stand der bürgerlichen Gesellschaft, also Blüte, Verfall, Barbarisierung, Auschwitz, Postnazismus, materialistisch bestimmen. Darin liegt der entscheidende Unterschied zur traditionellen Theorie, zur hegelischen Dialektik und idealistischen wie materialistischen Metaphysik ebenso wie zum Positivismus. Der entscheidende Unterschied, der zwar einer ums Ganze ist, sich zugleich aber bloß in der Nuance vollzieht, weshalb die Radikalität kritischer Theorie weniger im Bruch mit als vielmehr im Zu-Ende-Denken von Kant, Hegel, Popper aufzufinden ist. Statt also eine philosophische Schule neben anderen zu begründen, steht der im Idealismus und Positivismus bereits angelegte und nun vollzogene Übergang von einer Kritik der Begriffe zur Kritik der Sachen für die einzige Form, in welcher der Wahrheit verpflichtetes Denken überhaupt möglich ist. Wobei dessen letztliche Bewahrheitung allerdings von jenem Außertheoretischen abhängt, das sich heute verstellt zeigt, revolutionäre Praxis. Wenn kritische Theorie gleichermaßen gegen den ideologischen Betrieb postbürgerlicher Wissenschaft und jedwede subjektiv willkürliche bzw. dezisionistische Standpunktphilosophie oder Weltanschauung zu deterministische, existenzialistische, poststrukturalistische und positivistische Marxisten sich bekennen mögen, darauf beharren kann, die, wie Horkheimer sagt, fortgeschrittenste Gestalt des Denkens in der Gegenwart zu sein, dann, weil Bestimmung und Entfaltung des Existenzialurteils eben einer objektiven Nötigung folgen. Lässt sich schon der marxische kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, als logische Konsequenz immanent entwickelter und aufgehobener Widersprüche der mit Anlehnung an Kant unterschiedenen, sowohl theoretischen als auch praktischen Vernunft erweisen, führen Horkheimers und Adornos Reformulierungen des Existenzialurteils zunächst angesichts der aufnahmenden Barbarei, dann nach Auschwitz, die beiden Hauptstränge der Aufklärung und ihrer Selbstkritik, also Kant, Hegel, Marx und Schopenhauer, Nietzsche, Freud, zusammen. Noch die dabei unabdingbar in Rechnung zu stellende Vermitteltheit fortschreitender Vernunft als Aufklärung über die Aufklärung, durch Nicht-Diskursives wie Geschichte und leibliche Impulse, konfrontiert Ratio nicht mit ihrem Gegenteil, gänzlich anderen oder ihr rein äußerlichen, ist sie schließlich selbst historisch entstandene Funktion der Selbsterhaltungstriebe, Abwehrinstrument gegen Naturgewalt. Darum durchdringen sich in den Begriffen und Wendungen negativer Dialektik wie Nicht-Identisches, Vorrang des Objekts, Nicht-Begriffliches und Totalität sowie Einheit des Vielen ohne Zwang, Versöhnung und Abschaffung des Todes, durchdringen sich in den Begriffen und Wendungen negativer Dialektik erkenntnistheoretische und utopische, rationale und leibliche Momente unzertrennlich, und zwar ohne, dass ihnen, wie von positivistischen Gegnern jeder Dialektik seit Popper unterstellt, auch nur ein Hauch Obskurantismus anhaften würde. Insgesamt handelt es sich also um einen Text zur kritischen Theorie Horkheimers und Adornos, der sich von vorne bis hinten auch als Einführung in wesentliche philosophische Fragestellungen und die objektiven Fortschritte in ihrer Beantwortung lesen lässt. Nun kann man natürlich zu Recht fragen, was das soll, ob es nicht längst genug einführende und weiterführende Literatur zur Philosophie im Allgemeinen und zur kritischen Theorie gibt. Ich kann und will jetzt im Folgenden nicht das Gegenteil behaupten, sondern beschränke mich darauf, ein paar Punkte anzureißen, in denen sich das Buch meiner Einschätzung nach von der Konkurrenz unterscheidet. Der erste Pluspunkt sollte ins Auge springen. Das Buch ist verdammt dünn. Also ich würde behaupten, dass es das schmalste Bändchen ist, das es gibt, mit dem Anspruch, die wesentlichen Züge des Denkens Horkheimers und Adornos samt seiner zentralen Begriffe und Wendungen in einem philosophischen und gesellschaftsgeschichtlichen Kontext zu erläutern. Um genau zu sein, sind es netto 80 Seiten mit relativ großer Schrift. Was, sollte das Buch seinen Anspruch einlösen. Einerseits natürlich für eine enorme Dichte und Stringenz in der Darstellung spricht, die man andererseits im Rahmen einer Buchvorstellung natürlich nur behaupten, aber nicht einholen kann. Lesen ist etwas für die wohlhabenden Klassen. Und wenn die falschen Leute anfangen zu lesen, dann verdirbt es die Moral. Zu dieser ganz bewusst sehr knappen Darstellungsform haben mich zwei Bücher quasi inspiriert. Einmal, das meine ich jetzt nicht super ernst, aber ein bisschen schon, dieses hier von Gilles Deleuze mit dem Titel Woran erkennt man den Strukturalismus? Weil das eben auch sehr dünn ist und irgendwie habe ich immer eine Schwäche für mehrere Bücher gehabt, weil die halt vermitteln, dass man was richtig Substanzielles in ganz schmaler Form bekommt, was man dann eben gut in Hosen oder Jackentaschen verstauen kann, überall hier mitnehmen kann, um sich damit zum Beispiel gegen Professoren zu bewaffnen. Im Unterschied zu dem Deleuze-Buch und ganz unabhängig davon, dass die meisten Merve-Bücher ihr Versprechen nicht einlösen, habe ich meines ganz bewusst nicht, woran erkennt man negative Dialektik, sondern darum negative Dialektik genannt. Womit wir ja beim Titel wären, der verdankt sich positiv wie negativ diesem ebenfalls sehr dünnen, aber einmalig prägnanten Buch des zu Unrecht vergessenen Adorno-Schülers Karl-Heinz Haack mit dem Titel Der Fortschritt in der Philosophie von 1983 oder so, also frühe 80er. Das heißt, dass ich mit Haack gegen die vor allem heute herrschende Stimmung der Auffassung bin, dass es nicht nur in der Naturwissenschaft, sondern auch in der Philosophie einen objektiven Erkenntnisfortschritt gibt und dass dieser sich darstellen lässt, ohne automatisch dicke Wälzer produzieren zu müssen. Ganz allgemein vielleicht noch, ich glaube, dass es die Neukantianer waren, Anfang des 20. Jahrhunderts, diese rigorose Trennung eingeführt haben zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, haben sie sich ja noch auf unterschiedliche Erkenntnismethoden und unterschiedliche Wahrheitskriterien berufen. Während es ja heute in der Geisteswissenschaft so ist, dass jeder, der noch für sich in Anspruch nimmt, irgendetwas mit Wahrheit zu tun zu haben, als totalitär gilt. Also insofern fand ich das mit dem Haack sehr wichtig. Allerdings bringt eben Haack diesen Fortschritt in der Philosophie auf den Begriff einer negativen Metaphysik und behauptet, dass dieser zuerst von Kant vollzogen wurde und seitdem lediglich von Marx und Adorno eingehalten worden sei. Ich halte dies nun mindestens für irreführend, wenn nicht gar falsch und obskurantistisch. Nicht nur, dass man höchstens gewisse Aspekte im Denken Kants höchstens mit Gewalt als negative Metaphysik bezeichnen kann und es sich bei diesen gerade nicht um den Fortschritt Kants handelt, wird bei gleichzeitiger Fundamentalkritik am Positivismus eine generelle Nähe kritischer Theorie zur Metaphysik überhaupt unterstellt. Ein Kapitel bei Haack lautet zum Beispiel Die geheime Metaphysik von Marx. Es geht bei Haack also um eine Rehabilitation der Metaphysik, ihre Bejahung als negative, was nicht nur am tatsächlichen Fortschritt Kants weit vorbeizielt, sondern eben auch und gerade an der Pointe Adornos in dieser Angelegenheit. Adorno geht es nämlich explizit darum, in der negativen Dialektik die Stärke der Metaphysik gegen die Schwäche des Positivismus und die Stärke des Positivismus gegen die Schwäche der Metaphysik zu retten, also beide im altmodischen Sinn aufzuheben, wie es im Untertitel von meinem Buch anklingt. Der zweite Teil dieses Untertitels hält also die sachlich jeweils gleich große Nähe und Distanz der kritischen Theorie zum Positivismus wie zur Metaphysik fest, die in der Polemik und im Pathos der Rettung nur deshalb zu Ungunsten des Positivismus und zugunsten der Metaphysik von Adorno scheinbar relativiert wird, weil der Positivismus gesellschaftlich ohnehin triumphiert, während die Metaphysik ohnehin im Sturz sich befindet, was aber sachlich an der theoretischen gleich großen Distanz zu beiden nichts ändert. Um den Untertitel komplett zu machen und so ins Verhältnis zum Titel zu setzen, nicht negative Metaphysik, sondern negative Dialektik aufs engste verschwistert mit der Bestimmung und Entfaltung des Existenzialurteils, ist meiner Auffassung nach der Fortschritt in der Philosophie. Es geht also, und das betrifft den Grundakzent der ganzen Darstellung, um die Betonung und Profilierung der Essentials der kritischen Theorie, worunter ich die materialistischen und dialektischen sowie quasi freudianisch-marxistischen Momente für sich und in Reflexion auf Auschwitz verstehe. Die Konzepte negativer Metaphysik, die im engen Zusammenhang mit einer eher transzendental-philosophisch-kantianischen statt hegelianischen Rezeption der kritischen Theorie stehen, dienen dabei indirekt und in den Fußnoten als negative Kontrastfolie. Und zwar, weil der Rückfall auf Transzendentalphilosophie schon unabhängig von den obskurantistischen Konsequenzen mehr oder weniger darauf verfallen muss, Dialektik und Materialismus als Ontologie abzutun und die Psychoanalyse zu eskamotieren oder zur Unkenntlichkeit zu entstellen. Das ist nicht nur das Problem bei Haag, sondern zum Beispiel auch beim Adorno-Herausgeber Rolf Tiedemann, der mit seinen transzendentalphilosophisch obskuren editorischen Nachbemerkungen zu den, glaube ich, seit den 90ern erscheinenden Vorlesungen Adornos, vor allem zur Metaphysik und zu Kants Kritik der reinen Vernunft, dazu beitragen könnte, das veröffentlichte Hauptwerk Adornos im Lichte der so interpretierten Vorlesungen, also pseudokantianisch, zu lesen. Ich nenne zur Illustration mal zwei jüngere Buchtitel. Einmal von Sybe Sharp, Die Verwirklichung der Philosophie, der metaphysische Anspruch im Denken Theodor V. Adornos. Oder von Joachim Stahl, Kritische Philosophie und Theorie der Gesellschaft zum Begriff negativer Metaphysik bei Kant und Adorno. Bei Stahl lautet der Klappentext: Im Begriff einer negativen Metaphysik verbinden sich bei Adorno Materialismus und Metaphysik. Und ein Kapitel heißt Adornos Vermittlung von Materialismus und Metaphysik. Als würde Metaphysik vom Materialismus nicht aufgehoben und endgültig überwunden werden, als wäre an irgendeiner Stelle bei Kant und Adorno überhaupt von negativer Metaphysik je die Rede gewesen. Damit wären wir am Rande auch bei dem Punkt einer relativ, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, relativ unkonventionellen Kant-Darstellung in dem Buch. Kurz und andeutungsweise, soweit Kant dort, wo üblicherweise negative Metaphysik in ihn hineingelesen wird, tatsächlich stark ist und fortgeschritten denkt, machen sich statt negativer Metaphysik eindeutig Materialismus, der Vorrang des Objekts, und die Differenz von Begriff und Sache geltend. Dort, wo Kant schwach ist, handelt es sich auch nicht um negative Metaphysik, sondern um übersteigerten Transzendentalismus, der mit übermäßigem Agnostizismus einhergeht, der mit gewisser Notwendigkeit in den Positivismus führt. Aber zurück zur kritischen Theorie und der für sie wesentlichen materialistischen Entfaltung des Existenzialurteils und damit zum Klappentext, der ein fürs Buch wichtiges Horkheimer-Zitat präsentiert, das quasi als Motto des ganzen Buches dient. Ich lese das mal vor. Die kritische Theorie hat bei aller Einsichtigkeit der einzelnen Schritte und der Übereinstimmung ihrer Elemente mit den fortgeschrittensten traditionellen Theorien keine spezifische Instanz für sich, als das mit ihr selbst verknüpfte Interesse an der Aufhebung des gesellschaftlichen Unrechts. Diese negative Formulierung ist, auf einen abstrakten Ausdruck gebracht, der materialistische Inhalt des idealistischen Begriffs der Vernunft. Man könnte nun, bezogen auf den philosophischen Kontext, sagen, dass die bürgerliche Philosophie in ihren historischen Verfallserscheinungen nach Kant und Hegel mit dem Interesse an der Aufhebung des gesellschaftlichen Unrechts auch jedes Interesse an der unteilbaren Wahrheit verloren hat, beziehungsweise diese verrät. Und dass auch die Verfallsform des Marxismus demgegenüber noch vor der Uneinigkeit im Hinblick auf die richtige Gesellschaft, zwar am Existenzialurteil als solchem festhalten, dieses aber als willkürlich normatives Urteil entweder wie der Positivismus aus einer Theorie verbannen, die aus unteilbarer Wahrheit die unteilbare Richtigkeit des banal Faktischen macht, oder wie die dezisionistischen Strömungen die Wahrheit zur Frage einer Perspektivenwahl pluralisieren, also Standpunktphilosophie betreiben. Proletarisch versus bürgerlich im Leninismus, authentisch versus unauthentisch im Existenzialismus, hegemonial versus subaltern im Poststrukturalismus. Das heißt, nur für die kritische Theorie ist das Existenzialurteil erstens von der unteilbaren einen Wahrheit nicht zu trennen und zweitens eben materialistischer Ausdruck der idealistischen Vernunft, resultiert also aus dem richtigen Denken selbst und nicht aus einer Entscheidung. An dem Punkt ist dann eben auch die Frage, ob man im Verhältnis von kritischer Theorie zu traditioneller Theorie vor dem Verfall eben von einem Bruch sprechen sollte oder von einer Fortsetzung. Gerade wenn zum Beispiel Horkheimer Philosophie ganz allgemein ihrem Wesen und ihrem Begriff nach bestimmt als den Versuch, Vernunft in die Welt zu bringen. Jedenfalls diesen Anspruch der kritischen Theorie in allen, auch formalen Konsequenzen ernst zu nehmen und als berechtigt bzw. einlösbar und eingelöst darzustellen, darin sehe ich eine weitere Besonderheit dieses schmalen Büchleins, die sich auch in seinem vielleicht recht ungewöhnlichen Aufbau niederschlägt. Der erste Teil beschäftigt sich nämlich ausschließlich damit, was materialistischer Ausdruck der idealistischen Vernunft genau heißt. In diesem ganzen ersten Teil kommen Horkheimer und Adorno, das meine ich eben mit vielleicht untypisch für ein Buch zu Horkheimer und Adorno, nur als Lieferanten, wenn auch ausgezeichnete von Sekundärliteratur neben anderen vor. Konkret wird nämlich gezeigt, dass und inwiefern der marxische kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen und so weiter, das logisch notwendige Resultat einer immanenten Entwicklung und Lösung der Widersprüche der idealistischen Vernunft bei Kant und Hegel ist. Anders gesagt, finden diese Widersprüche sich aufgehoben im Begriff der gesellschaftlichen Praxis, wie Marx ihn mit Engels in der deutschen Ideologie und ohne Engels vor allem in den Feuerbach-Thesen entwickelt. Obwohl ich mich für eine derartige philosophiehistorische Würdigung dieses zweieinhalbseitigen Marx-Textes, die Feuerbach-Thesen, ebenso wie für die entsprechende Interpretation auf den Adorno-Schüler Alfred Schmidt stützen kann, ist es für kurze oder längere Gesamtdarstellungen des Denkens Horkheimers und Adornos noch längst nicht Allgemeingut, den Marx'schen Feuerbach-Thesen eine solche Stellung und Bedeutung einzuräumen. Was übrigens damit zusammenhängen könnte, dass Adorno selbst die Feuerbach-Thesen, denen sein Denken sachlich verpflichtet ist, soweit mir bekannt, nie emphatisch, sondern meist nur kritisch gewürdigt hat. Jedenfalls gehe ich dem notwendigen, selbst gesellschaftlich praktisch vermittelten, sagen wir mal Umschlag der idealistischen in die materialistische Vernunft, anhand beider bei Kant noch streng geschiedener Vernunftbegriffe nach. Das heißt, für die erkenntnistheoretische Vernunft bei Kants Kritik der reinen Vernunft beginnt und für die im weitesten Sinne moralphilosophische bei Kants Kritik der praktischen Vernunft. Es wird in der theoretischen Vernunft also der Weg nachgezeichnet von Descartes Gott über Kants Transzendentalsubjekt und Hegels absoluten Geist zur durch Natur vermittelten und naturvermittelnden gesellschaftlichen Praxis bei Marx als das die Subjekt-Objekt-Relation jeweils konstituierende, nach Marx falsche, allgemeine. Dementsprechend erweist sich dessen Beseitigung, also die Beseitigung des falschen Allgemeinen, als Voraussetzung dafür, dass der kantische Begriff der praktischen Vernunft nach dem erstens nicht nur die Mittel, sondern auch die Zwecke rational zu sein haben und der höchste Zweck zweitens die Versöhnung des Besonderen, des Individuums mit dem Allgemeinen der Gesellschaft ist, dass also der kantische Begriff der praktischen Vernunft, wie es bei ihm selbst angelegt ist und bei Hegel im Zusammenhang eines etwas weniger emphatischen Vernunftbegriffs explizit wird, in der Wirklichkeit zu sich selbst kommt. Also die Beseitigung des falschen Allgemeinen ist die Voraussetzung dafür, dass der kantische Begriff der praktischen Vernunft in der Wirklichkeit zu sich selbst kommt. Was wiederum identisch ist mit einer Verschiebung im klassischen philosophischen Ideal der Adäquatio von Begriff und Sache. Dass nämlich schon nach Hegel nicht nur der Begriff der Sache zu entsprechen habe, sondern auch die Sache ihrem Begriff. Das soll salopp ausgedrückt heißen, Hegel und Kant, auch Feuerbach natürlich, an den richtigen Stellen wie ernst genommen und gegeneinander gewendet, landet man quasi automatisch bei den Marx'schen Feuerbach-Thesen und ihrem Begriff gesellschaftlicher Praxis. Darüber hinaus greift Marx' Behandlung der Natur in den Feuerbach-Thesen und der deutschen Geologie, ich denke vor allem an die Bestimmung des Menschen als vergesellschaftete Natur, bereits natürlich erst allgemein und abstrakt auf Freud vor. Mit dem sich, also mit Freud und der Psychoanalyse, zeigen lässt, dass es bei der Versöhnung auf die Vernunft, die ihrem Begriff entspricht, nur zielen kann, nicht nur um die zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, wie noch bei Kant, beziehungsweise der Natur geht, sondern zugleich auch um die zwischen Geist und innerer Natur, Vernunft und Leib im Individuum selbst. Worin Vernunft wiederum zugleich bloß auf den natürlich somatischen Impuls hören würde, dem sie selbst sich nicht zuletzt verdankt. Während wiederum das faktische Ausbleiben dieser Versöhnung eine zentrale Voraussetzung für regressive Kultur- bzw. Zivilisationsfeindschaft stellt, womit wir vielleicht im Allgemeinen beim zentralen Thema der Dialektik der Aufklärung wären, die quasi noch vor Auschwitz im Angesicht der heraufziehenden Barbarei verfasst wurde. Nach 1945 führt dann die Reflexion auf Auschwitz zu einer weiteren Präzisierung des Existenzialurteils mit einigen Konsequenzen fürs Denken und Handeln, denen das Buch sich vor einer Art Zusammenfassung zur negativen Dialektik abschließend ebenso widmet, wie deren politischer Zuspitzung durch eine Ideologiekritik, die sich seit den 1980ern im Umfeld der Freiburg-Initiative Sozialistisches Forum, später auch der Zeitschrift Bahamas und der Wiener Gruppe Café Kritik herausbildete. Dass auf Auschwitz reflektiert wurde, wie dies geschieht und welche Konsequenzen es hat, das ist bei allen größeren immanenten Verschiebungen und kleineren Brüchen im Detail, aber zugleich kein Bruch innerhalb der kritischen Theorie selber, sondern eher Ausdruck ihrer Treue gegenüber sich selbst, konsequente Fortsetzung ihres Programms seit Marx. Wobei der originäre Beitrag Horkheimers und Adornos zu diesem Programm eben darin besteht, ich spreche hier nur von materialistischer Gesellschaftskritik, Erkenntnistheorie und Moralphilosophie, nicht von der für eine Würdigung des ganzen Adorno unerlässlichen Ästhetik, Kunst bzw. Musiktheorie, wobei der originäre Beitrag Horkheimers und Adornos eben darin besteht, Marx und Freud auf spezifische Weise zu interpretieren und zu einer Denkhaltung zu verbinden, die sich in ihrem Zentrum von Auschwitz affizieren lässt. Der marxische Anspruch, mit der abendländischen Philosophie zu brechen bzw. diese aufzuheben, kommt pointiert in der 11. Feuerbach-These zum Ausdruck. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Ein Satz, der in zweierlei Bedeutung zu nehmen und darin gegen seine übliche Rezeption im Sinne eines theoriefeindlichen Praxisfetischismus zu wenden wäre. Hatte etwa Engels redaktionelle Bearbeitung solch Verständnis nahegelegt, indem sie aus der Akzentverschiebung von Interpretation zu Veränderung eine Entgegensetzung machte, das heißt, interpretieren und verändern durch ein Semikolon statt Komma und Hinzufügung eines Aber voneinander trennte, kann auch Adorno seine berechtigte Kritik an der entsprechenden Theorie-Praxis-Diskussion nur deshalb an diesen Satz explizieren, weil er das Marxische nur im Sinne von ausschließlich als bloß im Sinne von lediglich liest. Stellt man die Feuerbach-These nicht wie Adorno gegen die Forderung des jungen Marx nach einer rücksichtslosen Kritik alles Bestehenden, sondern versteht sie gerade im Zusammenhang dieses Kritikbegriffs, der selber ja gewissermaßen der Grenzbegriff von Theorie und Praxis ist, dann lautet ihre erste Bedeutung etwa, die Welt nach Maßgabe ihrer Veränderungsbedürftigkeit und Veränderbarkeit zu interpretieren. Das heißt, als wie Horkheimer sagt, theoretische Anstrengung, die im Interesse einer vernünftig organisierten zukünftigen Gesellschaft die gegenwärtige kritisch durchleuchtet. Wobei das Zukommende, darin folgt die kritische Theorie Marx, nicht über Andeutungen hinaus positiv auszumalen ist, sondern in Variation eines berühmten Satzes Spinozas qua Negation derart Gestalt annimmt, dass, Zitat Adorno, das Falsche einmal bestimmt erkannt und präzisiert bereits Index des Richtigen Besseren ist. Erkenntnistheoretisches und Utopisches fallen in der bestimmten Negation zusammen, weil auch die Konzeption von richtiger Gesellschaft der Bestehende nicht abstrakt als Sonnendes zu kontrastieren ist, sondern aus der Kritik notwendig entspringt. Adorno, beim emphatischen Begriff der Wahrheit ist die richtige Einrichtung der Gesellschaft mitgedacht, so wenig sie auch als Zukunftsbild anzupinseln ist. Kritik transzendiert so zwar notwendig das Bestehende, aber eben ohne Rückhalt in positiv oder negativ gefasster, substantivierter Transzendenz. Die abstrakte Sehnsucht nach dem ganz anderen, mit ihr das theologische Moment des Bilderverbots, mag Movens der bestimmten Negation sein, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Diesen Verstoß kritischer Theorie gegen das positivistische Neutralitätsgebot galt es fortan nicht nur als legitim zu verteidigen, da etwa, wie Horkheimer sagt, das Ziel einer vernünftigen Gesellschaft in jedem Menschen wirklich angelegt ist. In der Konfrontation mit dem Positivismus geht es vielmehr darum, die Unvernunft, gar die Lüge in der Idee neutraler Theorie und die objektive Wahrheit der Kritik herauszustellen. Verlogenheit liegt schon in der Idealisierung der Naturwissenschaft zur interesselosen und daher Objektivität verbürgenden Forschung, die mit ihren handfesten Ergebnissen der Gesellschaftswissenschaft Vorbild zu sein habe. Als hinge die objektive Wahrheit etwa der Krebsforschung nicht vom parteiischen Interesse an der Beseitigung der Krankheit und dem entsprechenden Erfolg ab. Als bestünde der Antrieb naturwissenschaftlichen Forschens im Allgemeinen nicht im Zweck, zum Wohle der Menschheit in natürliche Prozesse einzugreifen, die Natur also in gewissem Sinne zu kritisieren. Wobei eben dieses Wohl gesellschaftlich und damit von einer verkehrten Gesellschaft weitgehend verkehrt bestimmt wird. Indem der Positivismus nun den Begriff der Verkehrtheit zum unwissenschaftlichen, vorab normativ, also subjektiv willkürlich getroffenen Urteil erklärt, verrät er die Rationalität, der er anzuhängen meint. Spätestens seit Weber wird sie in der kastrierten Gestalt einer Zweckrationalität als Relation zwischen angemessenen Mitteln und Zwecken, die selbst prinzipiell als außerhalb der Rationalität stehen, gedacht werden, affirmiert. Dagegen wendet Adorno ein, Zitat, Rationalität lässt so wenig wie die subjektive Instanz, die ihr dient, das Ich, von Selbsterhaltung einfach sich abspalten. Als Instrument der Selbsterhaltung, das der Realitätsprüfung, ist Ratio überhaupt entstanden. Ihre Allgemeinheit hat sie über ihren unmittelbaren Träger, den einzelnen Menschen hinaus, erweitert. Das emanzipierte sie von der Zufälligkeit individueller Zwecksetzung. Das sich selbst erhaltene Subjekt der Ratio ist in seiner immanenten, geistigen Allgemeinheit ein real Allgemeines, die Gesellschaft, in voller Konsequenz die Menschheit. Deren Erhaltung liegt unaufhaltsam im Sinn von Rationalität. Sie hat ihren Zweck an einer vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft, sonst würde sie ihre eigene Bewegung autoritär stillstellen. Vernünftig ist die Menschheit eingerichtet einzig, wofern sie die vergesellschafteten Subjekte ihrer ungefesselten Potentialität nach erhält. Irrational wahnhaft dagegen wäre, dass zwar die Adäquanz von Zerstörungsmitteln an den Zweck der Zerstörung rational sein soll, der Zweck des Friedens jedoch und der Beseitigung der Antagonismen, die in Ad Calendas Graecas verhindern, irrational. Denken schlechthin oder menschliches Bewusstsein ist schon seiner gattungsgeschichtlichen Entstehung nach kritisch, zielt also auf Gewaltlosigkeit, indem es zunächst unmittelbare Naturgewalt abzuwehren trachtet, statt, was bloß ist, weil es so ist, in seiner Positivität hinzunehmen. Wie sich auch am Streit zwischen Adorno und Popper über die Bedeutung eines Begriffs nicht rein sinnlich wahrnehmbarer gesellschaftlicher Totalität für die gedankliche Durchdringung einzelner Phänomene zeigen ließe, besteht die Differenz zwischen Positivisten und Dialektikern nicht darin, dass die einen auf Empirie beharren, während die anderen von ihr abheben, sondern darin, was überhaupt als objektives Begreifen empirischer Phänomene zu gelten habe. Was der Positivismus als objektiv rationale und unparteiisch wertneutrale Analyse ausgibt, fußt selber auf der irrationalen und subjektiv willkürlichen Befreiung der Zwecke von Rationalität, der Wirklichkeit von Vernunft. Die neutrale Abbildung des Bestehenden gerät ihm so unwillkürlich zur parteiischen Affirmation des Irrationalen und kann daher gar keine vernünftige Durchdringung des empirisch Gegebenen sein. Umgekehrt entspricht, was vom Positivismus als subjektives Vorurteil verunglimpft wird, dem genetischen und logischen Begriff von Rationalität selber, dem treu zu bleiben damit Bedingung objektiver Wahrheit ist. Sucht Popper, schreibt Adorno, das Wesen von Kritik darin, dass fortschreitende Erkenntnis ihre logischen Widersprüche beseitigt, so wird sein eigenes Ideal zur Kritik an der Sache, wofern der Widerspruch seinen erkennbaren Ort in ihr hat, nicht bloß in der Erkenntnis von ihr. Ganz ähnlich argumentierte bereits Marx gegen die subjektivistische Werttheorie Baileys. Zitat: Es zeigt uns dies die Art der Kritik, die die in den widersprechenden Bestimmungen der Dinge selbst liegenden Schwierigkeiten gern als Reflexionsprodukte oder Widerstreit der Definitions wegschwatzen will. Dass das Paradox an der Wirklichkeit sich auch in Sprachparadoxen ausdrückt, die dem Common Sense widersprechen, dem What Vulgarians Mean and Believe to Talk Of, versteht sich von selbst. Die Widersprüche, die daraus hervorgehen, dass Privatarbeit sich als allgemein gesellschaftliche darstellt, liegen in der Sache, nicht in dem sprachlichen Ausdruck der Sache. Dass sich im herrschenden Bewusstsein einer verkehrten Gesellschaft auch das Verhältnis zwischen Positivismus und kritischer Theorie genau verkehrt zeigt, ist nur folgerichtig. Der frühe Horkheimer spricht dies in einer Passage aus, die sich zugleich gegen jene späteren, ausführlicher und unermüdlich von zum Beispiel Hans-Georg Backhaus und Joachim Bruhn kritisierten positivistischen Marxisten lesen lässt, die aus der Kritik der politischen Ökonomie, nach der die theoretische Wahrheit des Kapitals seine praktische Abschaffung ist, eine von der Entfaltung des Existenzialurteils scientifisch bereinigte Wissenschaft des Kapitals machen, deren Begriffe ihre Richtigkeit innertheoretisch erweisen sollen. Die angesprochene Passage Horkheimers lautet: Auch die Interessen des kritischen Denkens sind allgemein, aber nicht allgemein anerkannt. Die Begriffe, die unter ihrem Einfluss entstehen, kritisieren die Gegenwart. Die Marxischen Kategorien Klasse, Ausbeutung, Mehrwert, Profit, Verelendung, Zusammenbruch sind Momente eines begrifflichen Ganzen, dessen Sinn nicht in der Reproduktion der gegenwärtigen Gesellschaft, sondern in ihrer Veränderung zum Richtigen zu suchen ist. Wenngleich die kritische Theorie nirgends willkürlich und zufällig verfährt, erscheint sie der herrschenden Urteilsweise daher subjektiv und spekulativ einseitig und nutzlos. Da sie den herrschenden Denkgewohnheiten, die zum Fortbestehen der Vergangenheit beitragen und die Geschäfte der überholten Ordnung besorgen, diesen Garanten einer parteiischen Welt zuwiderläuft, wirkt sie als parteiisch und ungerecht. Vor allem aber hat sie keine materiellen Leistungen aufzuweisen. In der zweiten Bedeutung der 11. Feuerbach-These klingt die von Hegel inspirierte Idee nach, dass die bisherige Philosophie bzw. Philosophie überhaupt aufgehoben sei, sobald sie sich erst in Form der praktisch gewordenen Gesellschaftskritik, in die sie überging, verwirklicht habe, also eingetroffen sein würde, was Hegel bereits für die Gegenwart konstatierte, dass das, was ist, auch vernünftig sei. Ihr könnt die Philosophie nicht aufheben, ohne sie zu verwirklichen, schreibt Marx und weiter: Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung dränge. Die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen. Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats. Das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie. Auch hier redet Marx keineswegs einem Primat der revolutionären Praxis gegenüber kritischer Theorie das Wort. Ebenso wenig ist der Gedanke einer Verwirklichung von Philosophie für sich problematisch. Einzig die behauptete Notwendigkeit, mit der sie sich ereignen und das Proletariat zum Träger haben werde, war, so nahe diese Vorstellung im fortschreitenden 19. Jahrhundert auch gelegen haben mag, und so sehr ihr Optimismus auch bloß der Logik politisch eingreifender Texte wie dem Kommunistischen Manifest Tribut zollt, doch von Anfang an eine unzulängliche Säkularisierung des hegelischen Gottvertrauens zu einer materialistischen Geschichtsteleologie, der eben der reale Geschichtsverlauf selber alsbald spotten sollte. Dass dies wiederum mehr gegen die Realität spricht als gegen Marx, hält Adorno im ersten Satz der negativen Dialektik fest. Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward. 1937 erfährt der Marx'sche kategorische Imperativ durch Horkheimer daher eine erste Präzisierung, die Erfahrungen reflektiert, die Marx nur fremd waren. Die bürgerliche Gesellschaft hatte längst ihren Zenit überschritten, weste aber noch durch den Ersten Weltkrieg und über ihn hinaus davon unbeeindruckt fort. Die Revolution scheiterte im Westen, im Osten ersetzte ihr Erfolg den Feudalismus durch eine Modernisierungsdiktatur, welche die Menschen noch brutaler zum Anhängsel von Maschinen machte. Europaweit gewinnen im Süden faschistische und in Deutschland sowie im nicht-sowjetischen Osten nationalsozialistische und antisemitische Massenbewegungen an Einfluss. In dem Moment, da Horkheimer also bestimmt, dass die kritische Theorie als Ganze ein einziges, entfaltetes Existenzialurteil sei, lautet eben dieses Zitat, grob formuliert, dass die Grundform der historisch gegebenen Warenwirtschaft, auf der die neuere Geschichte beruht, die inneren und äußeren Gegensätze der Epoche in sich schließt, in verschärfter Form stets auf neue Zeit dicht und nach einer Periode des Aufstiegs, der Entfaltung menschlicher Kräfte, der Emanzipation des Individuums, nach einer ungeheuren Ausbreitung der menschlichen Macht über die Natur, schließlich die weitere Entwicklung hemmt und die Menschheit einer neuen Barbarei zutreibt. Die einzelnen Denkschritte innerhalb dieser Theorie sind wenigstens der Intention nach von der gleichen Strenge wie die Deduktionen innerhalb einer fachwissenschaftlichen Theorie. Jeder ist dabei ein Moment in der Konstitution jenes umfassenden Existenzialurteils. Lässt sich die zwei Jahre später mit Adorno begonnene und 1944 vollendete Dialektik der Aufklärung noch als konkrete, ausführliche, wenn auch absichtlich fragmentarisch bleibende begriffliche Entfaltung dieses umfassenden Existenzialurteils lesen, so musste es, nachdem die Shoah in ihrem ganzen Ausmaß ins Bewusstsein drang, eine weitere Präzisierung erfahren. Was die Gegenwart kritischer Theorie historisch von Marx trennt, bringt Adorno so auf den Begriff. Zitat: Marx hat in dem berühmten Brief an Kugelmann vor dem drohenden Rückfall in die Barbarei gewarnt, der damals schon absehbar gewesen sein muss. Nichts hätte besser die Wahlverwandtschaft von Konservatismus und Revolution ausdrücken können. Diese erschien bereits Marx als Ultima Ratio, um den von ihm prognostizierten Zusammenbruch abzuwenden. Aber die Angst, die Marx nicht zuletzt wird bewogen haben, ist überholt. Der Rückfall hat stattgefunden. Nach Auschwitz und Hiroshima ihn für die Zukunft zu erwarten, hört auf den armseligen Trost, es könne immer noch schlimmer werden. Die Menschheit, die das Schlimmste ausübt und über sich ergehen lässt, ratifiziert dadurch das Schlimmste. Denken muss, um überhaupt nur annähernd redlich zu bleiben, Erfahrung und Geschichte in sich aufnehmen. Altes Beispiel ist der Aufklärer Voltaire, der als Leibnizianer der Idee von der Welt, wie sie verfasst ist, als der besten aller möglichen Welten anhing, bis ihn die Erfahrung des Erdbebens von Lissabon ins Lager der Empiristen trieb. Derart kann und darf die gegenüber solcher beschränkten Naturkatastrophe sich totalisierende gesellschaftliche Katastrophe der Vernichtung der Juden fürs Denken nicht folgenlos bleiben. Obgleich der Gedanke Adornos, dass für keinen Menschen, dem nicht das Organ der Erfahrung abgestorben ist, die Welt nach Auschwitz, das heißt die Welt, in der Auschwitz möglich war, mehr dieselbe Welt sein kann, als sie es vorher gewesen ist, obgleich dieser Gedanke also zweifellos selbstevident, ja geradezu banal anmutet, bleibt er den Verfallsformen, sowohl der bürgerlichen Philosophie, Neukantianismus, Positivismus, Konstruktivismus, Ontologie, Phänomenologie, Existenzialismus, Pragmatismus, als auch der marxistischen Kritik von den sowjetischen, phänomenologischen, existenzialistischen, strukturalistischen, poststrukturalistischen Variationen zu dem, was die Amerikaner Critical Theory nennen, bleibt dieser banale Gedanke, also allen diesen Strömungen, selbst dort, wo er bei einzelnen Repräsentanten wenigstens überhaupt durchscheint, bloß äußerlich. Allein die kritische Theorie zeichnet es deshalb aus, sich im Zentrum ihres Denkens von Auschwitz erschüttern zu lassen. Schon Horkheimer war vor Auschwitz klar, dass das Existenzialurteil, eben weil es in die Geschichte gesellschaftlicher Praxis einbezogen ist, mit eben dieser der Veränderung unterliegt. Darum heißt es nach Auschwitz bei Adorno: Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen. Ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Dieser Imperativ ist so widerspenstig gegen seine Begründung wie einst die Gegebenheit des Kantischen. Ihn diskursiv zu behandeln, wäre Frevel. An ihm lässt leibhaft das Moment des Hinzutretenden am Sittlichen sich fühlen. Leibhaft, weil es der praktisch gewordene Abscheu vor dem unerträglichen physischen Schmerz ist, dem die Individuen ausgesetzt sind, auch nachdem Individualität als geistige Reflexionsform zu verschwinden sich anschickt. Nur im ungeschminkt materialistischen Motiv überlebt Moral. Der Gang der Geschichte nötigt das zum Materialismus, was traditionell sein unvermittelter Gegensatz war, die Metaphysik. Selbst dies weitgefasste Verständnis von Metaphysik, dass diesen Imperativ wie jede Moral, des du sollst, als über die bloße Faktizität hinausweisendes Prinzip zunächst in ihre Nähe rückt, lässt also Metaphysisches notgedrungen in ein materielles Dasein schlüpfen, dem selbst nichts Metaphysisches mehr anhaftet. Denn das Hinzutretende liegt als Rechtfertigung bzw. konstitutives Moment der Moralphilosophie gerade jenseits der Ratio, des reinen Gedankens, ohne damit auf Irrationales oder irgend Übersinnliches zu verweisen. Im Gegenteil meint das Außerlogische, die leibhafte physische Realität, wie Adorno in Anlehnung an Brecht sagt, des quälbaren Körpers. Eine Gesellschaft, die Auschwitz hervorbrachte und der die Möglichkeit zur Wiederholung innewohnt, kann weder als die beste aller bisher Gewesenen affirmiert werden, wie es der Positivismus tut, noch im Glauben an einen höheren transzendenten Sinn gerechtfertigt oder zurückgewiesen werden, wie es die Metaphysik tut. Zugleich bedeutet der neue Imperativ aber auch eine selbstkritische Erneuerung des Materialismus selber, die von der Ergänzung bis zur endgültigen Verabschiedung bestimmter marxischer Positionen reicht. Sind Sie meiner Ansicht? Das kann man wohl sagen. Ist das wahr? Leider. City now. Wenn Positivisten sich auf einen wissenschaftlich etablierten Vernunfttypus stützen, womit sie die formale Logik meinen, ist es angebracht, einige grundsätzliche Bemerkungen zum Verhältnis von kommunistischer Kritik und formaler Logik zu machen. Dieser etablierte Vernunfttypus zeichnet sich, wie jeder wissen könnte, dadurch aus, dass er die Kritik der herrschenden Zustände gerade nicht zum Zwecke hat, sondern vielmehr unter dem ideologischen Postulat der Widerspruchsfreiheit zum bloßen Instrument der Aufrechterhaltung von Herrschaft erstarrt. Die wenigen Ausnahmen von kritischen Geistern im akademischen Betrieb sind es deshalb, weil sie nicht auf diesen Vernunfttypus setzen, oder zumindest nicht so, wie es die wissenschaftliche Routine von ihnen verlangt. Kritisch ist Theorie erst dann, wenn sie die formale Logik als Voraussetzung bürgerlicher Wissenschaft nicht bloß als Werkzeug fraglos anwendet, sondern sie als notwendige Denkform einer spezifischen Gesellschaftsform erkennt. Dieser Form sind aufgrund ihrer gesellschaftlich vermittelten Gültigkeit Grenzen gesetzt, die nicht der Form selbst, sondern der Welt, welche durch die formale Logik erfasst und geordnet werden soll, innewohnen. Diese Grenzen können nicht in der logischen Form erfasst werden, da diese ein geschlossenes System der Identität darstellt, sondern müssen in der Konfrontation der Logik mit ihren gesellschaftlichen Bedingungen ermittelt werden. Die These lautet also, zusammengezurrt: Wenn die herrschende Gesellschaftsform eine überwindbare und die Logik als objektive Denkform ein Produkt des Kapitals ist, dann muss die Kritik des Kapitals die Kritik der formalen Logik einschließen. Dass die formale Logik dem menschlichen Denken von Natur aus als Struktur zugrunde liege, ist im Wissenschaftsbetrieb, zumal in der Philosophie, allgemein anerkannt. Doch so unverzichtbar sie für die Wissenschaft sein mag, so notwendig sie sich dem Denkenden als sich von selbst verstehende Denkform darstellt, die formale Logik ist ein Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse. Gerade weil sie so unmittelbar einleuchtet, ist ihr zu misstrauen. Denn die Unmittelbarkeit ist Schein. Ihre Geltung ist durch die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse vermittelt. Formale Logik ist objektive Denkform des Werts, weil sie auf Identität noch dort dringt, wo der Widerspruch schlicht nicht aufzulösen ist. Ein Widerspruch wie der, dass ein Ding nicht zugleich identisch mit und unterschieden von ein und demselben anderen Ding sein kann. Ein Widerspruch wie dieser wird von der formalen Logik nicht als solcher festgehalten, sondern für nicht existent, für unmöglich erklärt. Deshalb beruht sie auf Verdrängung, einer unbewusst vollzogenen psychischen Leistung des Über-Ichs. Weil diese Verdrängung periodisch wiederkehrt, um die durch die Logik vermittelte Einheit des Subjekts, dessen Identität, wie man so treffend sagt, nicht zu gefährden, hat sie sich in die vermeintliche Natur des Menschen eingeschrieben. Diese logische Einheit ist gleichsam zur anthropologischen Konstante erstarrt, in der die Geschichte der Verdrängung ausgelöscht ist. Wie das Geld die Einheit aller Gebrauchswerte, ist sie die Einheit aller Denkinhalte, weshalb Marx die Logik auch das Geld des Geistes und den abstrakt sich erfassenden entfremdeten Geist der Welt nennt. Es ist dies aber keine bloße Parallele zwischen Geld und Logik, sondern Geld wie Logik sind in ihrer Genese nur durch die Tauschhandlung bündig zu erklären. Der historisierend auftretende Einwand, die Logik könne nicht Denkform des Wertes sein, denn sie existiere doch schon sehr viel länger als die kapitalistische Produktionsweise, wirft Tauschgesellschaft und spezifisch kapitalistische Produktionsbedingungen in eins. So wenig der Wert schon als Kapital erscheint, solange eine einfache Warenproduktion vorliegt, so wenig ist zu leugnen, dass er bereits in antiken Tauschgesellschaften die Einheit der produzierten Gebrauchswerte darstellte. Denn gerade das ist ja sein Wesen. Ohne Wert kein Tausch. Und umgekehrt, wenn Tausch, dann auch Wert. Das hat Marx zum Verdruss aller Anhänger des gerechten Tausches gezeigt. Doch der oben genannte Einwand hat auch seine Berechtigung, denn Alfred Sohn Redels Hinweis, der als Beweis dienen soll, dass die Logik in der Geschichte zum ersten Mal dort auftaucht, wo der Warentausch eine gewisse, wenn auch vorerst noch kleine Rolle innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion zu spielen beginnt, Subsistenzwirtschaft und kriegerische Beutezüge sind noch maßgeblich für die gesellschaftliche Reproduktion, Alfred Sohn Redels Hinweis besagt leider nur, dass die Logik zu dieser Zeit zum ersten Mal Gegenstand philosophischer Reflexion wurde. Wenn Sohn Redel die Entstehung der Philosophie mit der Entstehung des Geldes analogisiert, dann ist das zunächst eben nicht mehr als eine Analogie, ein Indiz. Es ist bisher nicht bewiesen worden, und ich werde das auch nicht versuchen, dass die Menschen vor Aristoteles tatsächlich auch nicht logisch gedacht haben. Allerdings, und das ist die Krux, das Gegenteil bislang auch nicht. Damit taugt eine historische Analyse weder dazu, die Wertförmigkeit der Logik zu beweisen, noch dazu, deren ewige, von einer bestimmten Gesellschaftsform unabhängige Gültigkeit zu plausibilisieren. Eine Sache rein logisch zu betrachten heißt, von ihrem Inhalt absehen, also genau das tun, was der Warenbesitzer im Tauschprozess tut, wenn er zwei sinnlich verschiedene Gebrauchswerte auf die leere gesellschaftliche Form, auf den Wert reduziert. Er sieht vom Gebrauchswert ab, weil er sonst den Tausch überhaupt nicht vollziehen könnte, indem sich der Tauschwert von Ware A im Gebrauchswert der Ware B ausdrückt und umgekehrt. Marx weist darauf hin, dass beide Waren also gleich einem Dritten sind, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Jedes der beiden, soweit es tauschwert, muss also auf dies Dritte reduzierbar sein. Der Wert als die Einheit der Waren beruht also darauf, dass von der Verschiedenheit der Waren im Tausch abstrahiert wird. Die Formel der einfachen relativen Wertform lautet daher x der Ware A gleich y der Ware B. In dieser Formel ist die Nicht-Identität in Identität überführt, aber nicht ausgelöscht. Sie ist noch sichtbar, aber nicht mehr in ihrer rohen, ursprünglichen Form, sondern als Gebrauchswert, in dem zugleich die Identität mit dem anderen Gebrauchswert erscheint. Identität wird in der Wertform zur Erscheinungsform ihres Gegenteils, der Identität. Die Wertform ist also paradoxerweise ein objektiver Widerspruch. Die relative Wertform als allgegenwärtige gesellschaftliche Form hat sich in der formalen Logik auch zur vorherrschenden Erkenntnisform verfestigt. In der formalen Logik werden wie die Waren im Tausch atomare Sätze in einer genau vorgeschriebenen, also rechtlich fixierten Weise zu einem Argument synthetisiert, das aus einer Verknüpfung von exakt definierten Zeichen besteht. Die formale Logik verfügt aufgrund des Erfordernisses der Eindeutigkeit und Exaktheit über verschiedene eigene Sprachen, Zeichensprachen, so wie der Warentausch die Warenkunde kennt. Ein Argument besteht aus einer beliebigen Anzahl von Prämissen und einer Konklusion. Die Schlüssigkeit eines Argumentes hängt von der Wahrheit der Prämissen und den jeweiligen Junktoren, den Satzverbindungszeichen, ab. Das ganze System der Wahrheitstafel, auf dem die formale Logik beruht, ist zweiwertig, wahr oder falsch. Ein Satz, der eine Eigenschaft, eine Tatsache oder eine Behauptung ausdrückt, kann nicht wahr und falsch zugleich sein, so wie die Ware im Tausch je nach Stellung entweder als Gebrauchswert oder als Tauschwert gilt. Die Mannigfaltigkeit atomarer Sätze wird durch die Logik synthetisiert, die als übergreifendes Ganzes den Einzelaussagen zugleich äußerlich ist, da sie sich nicht für ihren Inhalt interessiert und ihnen doch erst Bedeutung verleiht. Nur logisch aufgebauter Text habe einen Wahrheitswert, behaupten die Logiker. Wie beim Warentausch ist aber die Inhaltslosigkeit der Logik nur vorgetäuscht, denn der Wahrheitswert der atomaren Sätze ist, soweit es sich nicht um Tautologien etwa der Form A gleich A handelt, nur empirisch zu ermitteln. Der Inhalt eines Satzes verhält sich zu seiner logischen Form wie der Gebrauchswert zum Tauschwert. Der Gebrauchswert ist, logisch ausgedrückt, das Subjekt eines atomaren Satzes und der Tauschwert sein Prädikat. Also X von Ware A ist Y Geld wert. Tauschwert. Die Logik ist ohne den Inhalt nichts und doch abstrahiert sie ständig von ihm. Sie ist abstrakte Allgemeinheit, die sich gleichgültig gegen ihre Voraussetzungen verhält. Daher hat sie sich zum automatischen Subjekt verselbstständigt, funktioniert aus sich selbst heraus, indem sie sich jeden Inhalt einverleibt. Wer ein Logikbuch zur Hand nimmt, sieht, hier ist der Logiker bemüht, sich vollständig vom Inhalt zu befreien. Er stürzt sich in Formeln und Variablen und kommt doch nie von der Empirie los, auf die er stets verwiesen bleibt. Die Krise tritt ein, wenn ein Widerspruch auftritt, der die Logik aus der Bahn wirft, indem er deren Gültigkeit bestreitet. Dann wird der Widerspruch gewaltsam aus der Welt befördert, indem das Argument verworfen, der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Dass die Abstraktionsleistung sowohl des Tausches als auch der Logik überhaupt möglich ist, setzt voraus, dass die Naturalform, hier Arbeitsprodukt, dort Aussage, und die gesellschaftliche Form, hier Produkt abstrakter Arbeit, dort atomarer Satz, nicht identisch sind. Die Wertform hat sich gegenüber der Naturalform, mit der sie zugleich untrennbar verbunden ist, verselbstständigt, sodass die Ware einen Doppelcharakter aufweist, der sich als Verdoppelung der Ware in Ware und Geld darstellt. So auch in der Logik. Der Satz verdoppelt sich in Gehalt und Wahrheitswert. Der Logiker benötigt den Gehalt nur, um den Wahrheitswert herauszufinden. Der Verkäufer benötigt den Gebrauchswert nur, damit er seinen Wert realisieren kann. Nun, ist die Konsequenz dieser Überlegungen die, dass Marxens Kategorien selber noch der kapitalistischen Denkform verhaftet sind, weil sie logisch entwickelt werden. Es klingt paradox. Marx setzt zu einer radikalen Kritik der kapitalistischen Produktionsweise an und entfaltet diese Kritik ausgerechnet in den Kategorien der kapitalistischen Denkform. Dialektisches Denken, sagt Adorno, ist der Versuch, den Zwangscharakter der Logik mit deren eigenen Mitteln zu durchbrechen. Es bleibt Marx auch überhaupt nichts anderes übrig. Als kapitalistisches Subjekt, das unabhängig davon, ob es Kritiker oder Feuerwehrmann ist, der objektiven Denkform unterworfen bleibt, muss Marx seine Analyse logisch aufbauen. Er kann nur über die Logik hinaus, indem er sie über ihre Grenzen hinaus denkt, sie an ihr Ende führt, was mit dem Gegenstand des Kapitals offenbar erreicht ist. Hier blamiert sich jede Logik an der Unvernunft und tatsächlichen Unmöglichkeit des Kapitals. Die Kritik der politischen Ökonomie ist also notwendig darauf verwiesen, logisch vorzugehen, darf dabei jedoch nicht stehen bleiben, sondern muss auf die Logik als Denkform des Abzuschaffenden selbst reflektieren. Deshalb ist es wichtig, Marxens Logikbegriff von dem Hegels zu unterscheiden. Für Hegel ist die formale Logik im Unterschied zur Dialektik nur ein gesunder Menschenverstand. In der Enzyklopädie unterscheidet Hegel zwischen der abstrakten oder verständigen und der dialektischen oder negativ vernünftigen Logik. Und bereits in der Vorrede zur Phänomenologie spricht Hegel davon, dass die Begriffe des Falschen und des Wahren außer ihrer Einheit etwas anderes bedeuten als in dieser dialektischen Einheit. Aber die Einheit des Widerspruchs ist bei Hegel nicht, wie Adorno sagt, Index der Unwahrheit von Identität, sondern das wahrhafte Resultat, also ein positives. Bei Marx jedoch bedeutet die Einheit des Widerspruchs etwas völlig anderes, nämlich nicht die Aufhebung des Widerspruchs, sondern nur die Form, worin die Widersprüche sich bewegen können. Insofern ist bei Marx Formkritik und Ideologiekritik ein und dasselbe. Im Resultat dieses unterschiedlichen Begriffs vom Widerspruch wird daraus: Für Hegel ist das Wirkliche, das was vernünftig ist, die bürgerliche Gesellschaft, während Marx gerade die Vernunft gegen diese unvernünftige Wirklichkeit stark machte und bekanntlich den kategorischen Imperativ aufstellte, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Wenn die Logik Denkform des Wertes, also notwendig falsches Bewusstsein ist, dann kann innerhalb ihres Systems das Bestehende nicht transzendiert, sondern nur verdoppelt werden. Dies ist ihr Zwangscharakter, der alles über sie hinausweisende mit einem Verbot belegt. So sehr die kritische Theorie deshalb darauf verwiesen ist, die Logik gegen sich selbst zu denken und darin das Nicht-Identische, das von ihr unterdrückt wird, zu würdigen, so wenig kann der entscheidende Impuls zur Abschaffung innerhalb der Logik selbst liegen. Vielmehr verhält es sich so, dass dieser Impuls überhaupt nicht begrifflich fassbar ist, sondern durch alles Mögliche hervorgerufen werden kann, und daher sowohl chaotisch als auch unkalkulierbar ist. Die Logik der diversen K-Gruppen, die darauf setzten, dass die Massen nur einer revolutionären Avantgarde bedürften, um sich die drängende Sehnsucht nach dem Kommunismus endlich auch offen einzugestehen, hat sich genau aus diesem Grunde kräftig blamiert. Der Wille zur Abschaffung des Bestehenden wird aus der Empörung über diese Zustände geboren, wenn er geboren wird. Kommunisten können die Zustände im Augenblick der Unmöglichkeit der Revolution lediglich denunzieren. Die Empörung stellt sich ein oder sie tut es nicht. Die Logik ist wie das Kapital so lange ein metahistorisches, autonomes Subjekt, bis die assoziierten Individuen es aus der Welt schaffen. Was an seine Stelle tritt, ist ungewiss. Es besteht die Gefahr der negativen Aufhebung, der Barbarei. In Bezug auf die Logik hieße das totale Willkür, die für den Einzelnen nichts anderes bereithält als das Recht des Stärkeren. Die negative Aufhebung der logischen wie bürgerlichen Ordnung wäre ein ins Unendliche gesteigertes Gewaltverhältnis, das keinen Schutz und keine Schonung mehr kennt. Die kommunistische Aufhebung der Logik dagegen wäre eine, die den Zwangscharakter der Logik durchbricht, ohne in Willkür umzuschlagen. Es wäre ein freies Denken, weil sich das Individuum ohne Angst in der Welt eingerichtet hat. Ohne Angst auch vor der Widerspruchsfreiheit einer Logik, die alles, was sie als Widerspruch identifiziert, ausschließt. Der Widerspruch zwischen Individuum und Gattung würde nicht durch Ausbeutung und Unterdrückung, Gewalt, ausgetragen, sondern durch eine erst noch zu entwickelnde, nicht logische Vernunft zur Versöhnung gebracht. Damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute vom Fortschritt im Denken. Dogma, Skepsis, Kritik. Eine Übung in intellektueller Redlichkeit. Wir haben 3 Beiträge heute gehört. Als erstes einen Essay von Oliver Schott, der mit Reflexionen über Wahrheit und Irrtum den heutigen erkenntnistheoretischen Reigen eröffnet hat. Sein Beitrag war von 2020. Danach ein Vortrag von Thomas Maul, eigentlich eine Buchvorstellung. Er hat sich an einer philosophiegeschichtlichen Einordnung negativer Dialektik geübt. Und als letztes hatten wir noch ein paar Thesen von Philipp Lenhardt, Thesen zur Kritik der formalen Logik. Von 2007. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Ich wünsche für Sie, dass das der Wahrheit entspricht.